Ich konnte nicht mehr sprechen. Winnetous Messer war von der Blechdose in meiner Brusttasche abgeglitten und mir durch Hals und Kinnlade in die Zunge gedrungen. Mein Mund füllte sich mit Blut. Ich konnte nur die rechte Hand gebrauchen, als ich auf Winnetou kniend 2 schnelle Schläge gegen seine Schläfe führte. Taumelnd erhob ich mich, da streckte mich ein schwerer Kolbenhieb besinnungslos nieder. Als ich wieder zu mir kam, drangen wie durch Watte die Stimmen von Sam Hawkins, Will Parker und Dick Stone an meine Ohren, die ein dumpfes Brausen füllte. Ich versuchte zu sprechen. Unmöglich. Aber allmählich wurden die Stimmen deutlicher. Dem Himmel sei Dank. Er lebt, wenn ich mich nicht irre. Hallo, mein liebes Greenhorn. Nicht sprechen, Sir. Nicht anstrengen. Nicht bewegen. Seid sowieso an Händen und Füßen gefesselt. Wie wir auch. Nur mir hat man die rechte Hand nicht festgebunden, damit ich euch helfen kann. Kleine Aufmerksamkeit von Winnetou. Er hat euch auch am Hals verbunden, sonst hättet ihr euch verblutet. Merkwürdig. Es hat ihn tüchtig erwischt. Ja, aber das Schlimmste ist der Stich durch die Zunge. Wie soll man die verbinden? Da wird der arme Kerl ein Wundfieberchen bekommen, das meines Vaters Sohn nicht geschenkt haben möchte. Hallo. Hallo, Sir. Hört ihr mich? Will euch nur sagen, Sir, uns dürft ihr keinen Vorwurf machen. Wir konnten euch beim besten Willen nicht beistehen. Hört ihr mich noch? Soll ich weitersprechen, Sir? Na gut. Inchuchuna brauchte eine ganze Weile, ehe er wieder zu sich kam. Als wir ihm sagten, dass wir nicht ihre Feinde wären und die Absicht gehabt hätten, ihn und Winnetou aus den Händen der Kiowas zu befreien, es wäre uns nur irgendjemand zuvorgekommen. Da lacht uns der Halbling aus, mit den Leuten kann man ja nicht reden. Und nun? Nun lasst mich doch nicht alles allein erzählen. Dick Will, mach doch auch mal den Mund auf. Redest doch sonst immer so gerne, Sam. Du erzählst so spannend. Aber wie du willst. Ja, Sir. Und nun liegen wir hier, gut verschnürt und warten auf unseren Abtransport. Den Schuft Rettler hat man übrigens noch etwas unsanfter zusammengeschnürt und auch geknebelt. Da drüben liegt er. Sie werden ihn für den Marterpfahl aufheben. Dass Bancroft und die übrigen Vermessungsleute tot sind, das wisst ihr doch. Hey, nun lasst mich doch auch mal zu Worte kommen. Ja, Sir, wir... Nun ist er wieder ohnmächtig geworden. Undeutlich erinnerte ich mich später an die Hufschläge vieler Pferde und an den Himmel über mir. Man transportierte mich auf dem Fell des Grizzlybären, den ich erlegt hatte. Es war wie eine Hängematte zwischen 2 Pferde gespannt. Sonst weiß ich von diesem Ritt in die Gefangenschaft nichts mehr. Bis ich eines Tages die Augen öffnete und Winnetou vor mir stehen sah. Da, siehst du, Winnetou, er lebt. Ich hatte recht. Sam Hawkins hat sich nicht geirrt. Sein weißer Freund war nicht tot. Und beinahe hättet ihr ihn begraben. Sir, hört ihr mich? Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Begraben wollte man euch, wenn ich mich nicht irre. Weil euer Wundfieber in einen Starrkrampf überging. 3 Wochen. 3 volle Wochen liegt ihr nun schon hier. Ach, wenn ihr doch nur sprechen könntet, Sir. Wenn ihr Winnetou doch nur sagen könntet, dass wir Freunde der Apachen sind. Der Häuptling der Kiowas hat mir beim großen Geist geschworen, dass ihr von ihm verlangt habt, alle Gefangenen sofort zu töten. Das ist nicht wahr. Er lügt, Häuptling. Und ihm glaubst du? Einem solchen Schwur muss Winnetou vertrauen. Deshalb haben wir von allen Kiowas, die noch in unseren Händen sind, keinen getötet. Sie mögen ihre Taten nicht mit dem Leben, sondern mit Pferden, Waffen, Zelten und Decken bezahlen. Rettler als Kleki Petras Mörder erwartet ein qualvoller Tod. Und auch ihr müsst sterben. Aber erst muss dieser Mann hier wieder bei Kräften sein. Als kranker, schwacher Mann rasch zu sterben, das ist keine Strafe. Häuptling Winnetou, Wenn dieser Mann sprechen könnte... Sam Hawkins möge schweigen. Winnetou sprach ohnehin zu viel mit euch. Seinen Gefangenen. Kleki Petra, mein toter alter Freund, lehrte mich Nachsicht gegen meine Feinde. Winnetou war sehr nachsichtig. Jetzt braucht euch der Kranke hier nicht mehr. Man wird euch nun einen Ort anweisen, den ihr nicht mehr verlassen dürft bis zum Tage eures Todes. Er wird auch der Todestag Shatterhand sein. Folgt mir.